Im Tatort aus Niedersachsen spielen sie Mutter und Tochter, was ihnen leicht fällt, denn sie sind es in Wahrheit auch. Maria Furtwängler, die Kommissarin Lindholm, und ihre leibhaftige Mutter Katrin Ackermann, die als Schauspielmutter berät und im Hintergrund wirkt und sei es nur, um Lindholms Sohn zu bespielen. Katrin Ackermann, 1939 in Wiesbaden geboren, war mit Bernhard Furtwängler, einem Neffen des berühmten Dirigenten Wilhelm Furtwängler, verheiratet. Aus dieser Ehe stammt Tochter Maria, die gerade 50 Jahre alt geworden ist. Katrin Ackermann spielte nach dem Abschluss der Schauspielschule 1959 an verschiedenen Theatern, besonders am Bayerischen Staatsschauspiel in München, und hatte auch verschiedene Rollen in Filmen und im Fernsehen, seit 2004 im Tatort. Ich habe meine Großmutter sehr spät kennengelernt und sie war Reichstagsabgeordnete und sie hat wohl sehr viele Leute auch damals getroffen. Meine Mutter hat davon sehr vielen erzählt, aber sie war eben auch eine schlimme Mutter. Sie wollte dann, dass sie hat meine Mutter mit 11 Jahren einer Freundin gegeben, weil sie sagte, mit dem Kind kommt sie nicht klar. Aber sie hat sich eigentlich dann um keine ihrer Kinder wirklich gekümmert. Und sie wollte natürlich, dass meine Mutter einen ganz anderen Mann heiratet. Der war damals Jurist, auch nur ist ein junger Mann, noch ein unbeschriebenes Blatt. Sie hätte gerne einen reicheren gehabt. Sie wollte vor allen Dingen ununterbrochen Geld und sie gab das Geld auch mit vollen Händen aus. Und sie war eine sehr einflussreiche Person und sehr wichtig so. Sie hatte damals den Frauenautomobilclub gegründet, fuhr selber gar nicht Auto. Das war das Komischste. Meine Mutter war sehr zerstritten und zwar so zerstritten mit ihr dann, dass als mein Vater fiel, er ist 1940 gefallen und den hatte ich ganz kurz nur gesehen, eigentlich war er 2 Jahre alt, als er fiel. Als der fiel, hat sie wieder versucht, Kontakt aufzunehmen und hat meiner Mutter geschrieben, Schätzchen, ich komme, ich halte dir und so, ich nehme dich an mein Herz. Und meine Mutter hat zurückgeschrieben, du bist für mich genauso tot wie mein Mann. War meine Großmutter, ja. Katinka von Kardorf. Und das war meine Mutter, die ihr das gesagt hat. Also damals habe ich sie nicht gesehen. Ich habe sie aber dann gesehen, als nach dem Krieg tauchte sie wieder auf. Und da ging es ihr wohl auch nicht sehr gut und hatte auch nicht mehr so viel Mittel. Aber sie hatte auch sehr geschickt dann auch noch geschafft, glaube ich, aus der DDR eine Rente zu bekommen. Also die war sehr raffiniert. Und hier natürlich auch. Und dann irgendwann hat meine Mutter und ihre Geschwister dann doch auch wieder bezahlt. Als ich 16, 17 war oder sowas, tauchte sie wieder auf nach dem Krieg. Ich habe sie dann in Erinnerung, dann in Düsseldorf habe ich sie besucht. Sie war eine kleine, rundliche Frau. Mittlerweile war sie nicht mehr rundlich, sondern sehr alt und klein. Und sie lebte da irgendwo in Düsseldorf in einer Wohnung und war eben in ihrer Art immer noch genauso und sagte sofort, wie sie mich kennen hatte, Kind, trinkst du Champagner, rauchst du? Ich war 16 oder 17. Also das machte natürlich so einen gewissen Eindruck. Und sie sagte dann auch, wir müssen das Kind malen lassen. Und ich habe damals aber schon am Residenztheater gespielt, schon von, als ich in die Falkenbergschule ging, habe ich nebenbei abends schon da gespielt, in München, hier am Residenztheater. Und dann sagte ich, nee, ich muss jetzt zurück, ich kann also nicht mit malen und so. Und dann sagte, dann telegrafieren wir dem Intendanten. Also dachte sie, dass sowas, also sie hatte wirklich noch irgendwelche merkwürdigen Vorstellungen.